SWR 2 zur Person. Heute Moondog. Er ist auf den Tag genau vor 20 Jahren in Münster gestorben. Hören Sie jetzt eine Sendung über den Straßenmusiker und Ahnherrn der Minimal Music. Achim Hebgen hat mit dieser musikalischen Kultfigur 1989 in New York ein Gespräch aufgezeichnet und 1992 diese Produktion daraus gemacht. Mit wallender Mähne, imposantem Bart in kompletter Wikingermontur, nebst gehörntem Helm und Speer, ist Moondog ein skurriles Faktotum. Jahrzehntelang gehört er zum Klang- und Straßenbild Manhattans. An der Ecke 6th Avenue, 54. Straße in New York, performt er seine Lieder, rezitiert auch selbstgeschriebene Gedichte oder er philosophiert einfach mit Passanten. Während ihn viele für einen exzentrischen Sonderling halten, erkennen Künstler schnell sein musikalisches Genie. Obwohl Moondog an seiner Straßenecke bloß diverse Schlaginstrumente und eine kleine Zither spielt. Und plötzlich verschwindet Moondog sang- und klanglos aus New York. Denn 1974 holt ihn der Hessische Rundfunk nach Deutschland. Moondog tritt bei 2 Konzerten unter dem Motto Bach, Moondog und Bach auf. Und bleibt. Nicht nur zu weiteren Konzerten in Deutschland, sondern auch als Straßenmusiker in Recklinghausen. Louis Thomas Hardin ist ohne Zweifel einer der eigenwilligsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Ab 1947, mit 31 Jahren, nennt er sich fortan Moondog, nach seinem blinden Hund, der wie kein anderer den Mond anheult. Sein Leben lang begeistert Moondog sich unerschütterlich für tonale Musik und für das Prinzip des Kontrapunkts. Zu Beginn dieser Sendung erklingt Moondogs Seascape of the Whales. Thank you. York, Downtown, Tower Records. In der Jazzabteilung frage ich nach Platten von Moondog. Der junge Schwarze, deutlich unter 30 und ansonsten sehr fachkundig, noch nie von ihm gehört. Einige ältere Semester schalten sich ein. Ach, der ist doch schon lange tot. Nein, sage ich, denn ich habe ja gerade noch mit ihm gesprochen in seinem Hotel. Und gestern Abend hat er ein grandios gefeiertes Orchesterkonzert in der Brooklyn Academy of Music gegeben. Kann überhaupt nicht sein. Das war höchstens jemand, der seinen Namen angenommen hat, wird mir mit Nachdruck versichert. So schnell wird man vergessen. Dabei war Moondog in den 50er und 60er Jahren eine Legende. Mehr noch, eine New Yorker Institution, wie das Empire State Building. Tag für Tag stand er an der Ecke 54. Straße, 6th Avenue, wie ein Wikinger gekleidet, Helm mit Hörnern, langer weißer Bart, wallende Gewänder und in der Hand ein Speer. Zum Pulsschlag seiner Trommeln trug er oft eigene Poesie vor und verkaufte seine Kompositionen. Musiker besuchten ihn gerne an seiner Ecke, von Ettore Toscanini bis Benny Goodman. Unter den Musikern der aufbrechenden Rock-Ära Ende der 60er Jahre war Moondog eine hochgeschätzte Kultfigur. Manche Bands spielten seine Kompositionen. Eine der schönsten Songs der frühen Janis Joplin, All is Loneliness, ist eine Madrigale von Moondog. Original und Adaption werden wir im Verlauf dieser Sendung hören. Moondog ist eine rar gewordene Erscheinung. Jemand, der eine ganz eigene, unverkennbare Musiksprache gefunden hat, irgendwo zwischen Broadway, Jazz und klassischer Musik, geformt von striktem Kontrapunkt und doch oft von improvisatorischer Leichtigkeit, getragen von einem indianischen Trommelpuls und zum Leuchten gebracht durch unvergessliche Melodien. 1974 gab Moondog ein vielbeachtetes Konzert beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Dort lernte er eine junge Musikstudentin kennen, Ilona Göbel. Sie wurde ihm in den folgenden Jahren eine wichtige Mitarbeiterin, insbesondere bei der Transkription seiner Orchesterkompositionen, denn Moondog ist blind und komponiert im Braille, der Blindenschrift. Moondog blieb in Deutschland und wohnt seit 1974 in Erkenschwick am Nordrand des Ruhrgebietes bei der Familie von Ilona Göbel. In den folgenden Jahren erschienen zwar vereinzelt Schallplatten von ihm, aber im Großen und Ganzen war er in Vergessenheit geraten. Bis der Veranstalter des großen Next Music America Festivals ihn im Herbst 1989 nach New York einlud. Dort gab er das eben erwähnte Orchesterkonzert in der Brooklyn Academy of Music. In New York fand damals auch das Gespräch statt, das Sie heute hören. Dieses Konzert hat ein Comeback für Moondog eingeleitet, nicht zuletzt durch Unterstützung einiger Musiker, wie etwa dem in der Schweiz und in Frankreich populären Chansonnier Stefan Eicher oder dem englischen Jazzbassisten Danny Thompson. Sie werden im folgenden Gespräch merken, Moondog ist eine sehr eigenwillige Persönlichkeit mit, sagen wir mal, ganz speziellen Meinungen über andere Musiker und über Musikästhetik. Für die nicht ganz befriedigende Qualität der Live-Aufnahmen aus New York, wie das eben gehörte Paris, gespielt vom Brooklyn Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Moondog, bitten wir um Verständnis. Der allererste Titel eben übrigens war Marimba Mondo, Seascape of the Whales, von Moondogs soeben erschienener neuesten CD Elbmars. Thank you. born. Du bist 1916 geboren. Wie kam es, dass du blind wurdest? How did it happen that you got blind? Well, that happened in 1932 in Hurley, Missouri. I found a Das passierte 1932 in Hurley, Missouri. Ich fand zwischen Eisenbahngleisen ein kleines Metallröhrchen. Ich nahm es mit nach Hause und spielte damit. Plötzlich explodierte es. Es war eine Sprengkapsel. Ich war sofort blind. 1933 besuchte ich dann die Schule für Blinde in Iowa. Dort studierte ich Piano, Violine, Cello. Ich sang im Chor mit, ich spielte im Orchester und ich studierte auch Harmonielehre. Aber sie lehrten keinen Kontrapunkt. Also musste ich mir den Kontrapunkt selbst beibringen, indem ich Bücher von der Braille-Bibliothek in New York bestellte. Das sind meine Anfänge als Komponist. Hast du bereits Musik gemacht, bevor du blind wurdest? Ich habe Schlagzeug in der Schulband gespielt, aber wir spielten nur Märsche. Ich war von frühester Kindheit an Trommeln interessiert. Schon in Wyoming, als ich erst 6 Jahre alt war, habe ich auf allen möglichen Gegenständen Rhythmen erzeugt. Mein Vater war ein Missionar und er nahm mich mit in die Indianerreservate. Der dortige Häuptling ließ mich auf seinem Schoß sitzen, während er die große Kriegstrommel schlug. Ich war also schon im Alter von 6 Jahren an allem, was mit Trommeln zu tun hatte, interessiert. Hat der Verlust deines Augenlichtes deine Hinwendung zur Musik beeinflusst? Ich denke schon, dass das viel miteinander zu tun hat. Erst einmal, ich hätte nie Musik studieren können, wenn ich mein Sehvermögen behalten hätte. Das Studium war einfach zu teuer. Der gesamte musikalische Unterricht, den ich in der Schule für die Blinden in Iowa erhielt, war kostenlos. Wenn ich hätte sehen können, hätte ich eine Menge Geld bezahlen müssen für genau den gleichen Unterricht. Und deine Eltern hatten das Geld nicht? Nein. Little man, close your eyes and go to sleep if you can. Without so much as a tear. Jetzt würde ich ganz gern einmal von dir selber hören. Ich habe da so viel drüber gelesen, was es damit auf sich hat. Die meisten sagen ja, du hast regelrecht in den Straßen von New York gelebt. Stimmt das denn? Well, part-time. When I first came here, I was posing in art school. Teilweise schon. Als ich zuerst nach New York kam, stand ich zunächst Modell in der Kunsthochschule. Und ich hatte ein kleines Zimmer direkt unterm Dach an der 56. Straße West. Das kostete mich damals $5 die Woche. War also sehr billig. Dann lernte ich Arthur Rosinski kennen, damals der leitende Dirigent der New Yorker Philharmoniker. Er gestattete mir, an den Orchesterproben teilzunehmen. Und das Orchester selbst sammelte Geld, damit ich mein Zimmer bezahlen konnte, während ich an den Orchesterproben teilnahm. 1948 verließ ich für kurze Zeit New York, reiste nach Arizona, um dort eine Zeit in einer Indianerreservation zu leben. 1949 kam ich dann wieder zurück nach New York und ich begann, meine Trommeln in den Toreingängen zu spielen. Und du hast im Freien in den Straßen New Yorks geschlafen? Ja, schon. Nicht immer. Sieh mal, wenn ich mir ein Zimmer hier in Manhattan hielt und gleichzeitig meinen Kopisten bezahlen musste, der meine Noten schrieb, dann reichte das Geld nicht zu meinem Wohnplatz, den ich auf dem Lande hatte, Upstate New York, 400 Meilen im Norden. Wenn ich also den Raum hier behielt, hatte ich kein Geld, aufs Land, Upstate zu fahren. Wenn ich aber mein Zimmer hier aufgab, dann reichte das Geld, von Zeit zu Zeit aufs Land zu fahren. Das war also ein Entweder-Oder. Also manchmal hatte ich hier eine Wohnung und manchmal nicht. Was war denn der Grund, dass du es so gemacht hast? Warum bist du nicht Mitglied bei einem Musikverlag geworden, der deine Musik verkauft hat und du hättest dann Geld bekommen? Die wollten mich nicht. Die wollten nicht mal einen Teil von mir. Sie dachten, mit mir wäre kein Geld zu verdienen. So war das. Aber du hattest doch damals schon Schallplatten. Aber nicht genug. Sie wollten großes Geld. Du hast also deine Poesie und deine Musik selbst verkauft. Auf der Straße, weil ich keinen Musikverlag hatte. Du hast also damals gerade so viel Geld verdient, um zu überleben. Wie kamst du zu deiner Wikingerkleidung, dem Helm mit den Hörnern, dem Speer, den langen wallenden Gewändern? Und warum hast du es wieder aufgegeben? Ich habe meinen christlichen Glauben schon vor langer Zeit abgelegt. Und ich habe mich früh mit den nordischen Sagen, den Eddas, beschäftigt. Ich war sehr angetan von ihrer Gedankenwelt, wie sie gelebt haben. Ich dachte mir, dass ich ihre Lebensform als eine Art Religion ansehen könnte. Und dann habe ich mir einige Kleider hergestellt, von denen ich dachte, dass sie in der Wikinger-Tradition seien, einschließlich des Helms. Natürlich gab es da Leute in New York, die mir sagten, wir würden dir ja gerne helfen, aber dann müsstest du zuerst einmal normale Kleider tragen. Darauf sagte ich, wenn es daran liegt, dann brauche ich eure Hilfe nicht. Als ich dann in den 70er Jahren nach Deutschland zog, da sagte die Familie, bei der ich lebte, zu mir, bist du eigentlich ein Modedesigner oder ein Komponist? Sie haben mich überzeugt, dass ich den Rest meines Lebens damit verbringen sollte, meine Musik zu promoten und die Wikingerkleidung zu vergessen. Aber so hast du damals in den Straßen New Yorks gestanden und hast deine Musik und deine Poesie verkauft. Machines were mice and men were lions once upon a time, but now that it's the opposite, it's twice upon a time.

Ich komme nochmal auf die Frage von vorhin zurück, als wir über deine 50. Sinfonie sprachen. Du hast also schon eine Menge Musik geschrieben. Ja, natürlich. Wie viele Sinfonien hast du bisher geschrieben? Oh, ich habe sie nicht wirklich gezählt, aber ich denke, ich bin so in den 70ern. Und wie lange sind sie? Sie variieren in der Länge von 15 Minuten, 45 Minuten bis zu einer Stunde. Also ist noch eine Menge Musik von dir, die noch aufgeführt werden muss. Viele der frühen Haydn-Symphonien waren sehr kurz, so 12 Minuten. Eine Symphonie muss nicht immer so lang sein wie bei Bruckner oder Mahler, die manchmal 1,5 Stunden dauern und doch nicht viel sagen. Das war zuletzt das traditionelle Schweizer Guggisberg-Lied, arrangiert von Moondog und zu finden auf der CD des Schweizer Chansonniers Stefan Eicher, ohne Titel, aus dem Jahre 1989. Neben den schon angesagten ersten beiden Titeln hörten Sie in dieser Sendung folgende: Oasis mit Fritz Storfinger Orgel, dann wieder ein Orchesterstück, Stamping Ground, zu finden auf einer Moondog-CD aus dem Jahre 1971. Es folgte ein Stück mit einem Streichquartett, Chaconne in G, zu finden auf der CD Moondog in Europe. Dann folgte wieder ein Orchesterstück, Bert's Lament. Dann Moondogs Madrigale All is Loneliness, das Original und die Adaption der Rocksängerin Janis Joplin. Es folgte ein japanischer Song, wieder von Moondogs CD Elpmas. Der Titel war Fujiyama Love Song. Dann wieder zwei Live-Aufnahmen mit dem Brooklyn Philharmonic Orchestra, Passion Flower on Dark Eyes. Es folgte die Suite Equestria mit Marimba, Saxophon, Männerchor und Percussion und zum Schluss, wie gesagt, das Guggisberg-Lied. Hören Sie zum Schluss dieser Sendung noch einen Titel von Moondogs CD Elpmas, Marimba Mondo 1, The Rainforest. Marimba Mondo 1, Rainforest von und mit Moondog. SWR 2 zur Person Moondog zum 20. Todestag. Dies ist die erweiterte Wiederholung einer Produktion aus dem Jahre 1992. 3 Jahre früher hat sich Achim Hebgen in New York mit Moondog alias Louis Thomas Hardin unterhalten. Die Zeit, die Moondog in Deutschland verbringt, zählt zur kreativsten seines Lebens. Seine Mutter war ja Deutsche, sein Vater hatte skandinavische Wurzeln. Seit 1974 ist Deutschland Moondogs Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. Zitat: Ich wollte ursprünglich gleich nach dem Konzert zurück. Als ich aber hier war, da war ich so beeindruckt von den Menschen, von ihrer Freundlichkeit, ihrer Wärme, der ganzen Atmosphäre, dass ich mich entschieden habe, nicht mehr in die USA zurückzugehen. 1992 erscheint Moondogs Album Sex Packs for a Sex unter Mitwirkung zahlreicher Größen der damaligen Musikwelt. Die Kompositionen der Platte werden gefeiert und vielfach aufgeführt, auch auf der Documenta in Kassel. Hier jetzt also Moondog and London Saxophonic mit ein paar Kostproben aus dem Album Sex Packs for a Sex. Tut Suite Nummer 1 F-Dur, New Amsterdam, Seahorse, Novelette Nummer 1 Des-Dur sowie Shakespeare City. Thank you. We'll be right back. Mit Tut Suite Nummer 1 F-Dur, New Amsterdam, Seahorse, Novelette Nummer 1 in Des-Dur sowie Shakespeare City mit Moondog and London Saxophonic ist diese Sendung zu Ende gegangen. 1997 wurde dieses Album Sex Packs for a Sex in Amerika veröffentlicht. Heute vor 20 Jahren, am 8. September 1999, ist Thomas Lewis Hardin alias Moondog an Herzversagen gestorben. In Münster. Auf dem dortigen Zentralfriedhof liegt er auch begraben.